den Bergen von Toten und dem Heer der Maroden, der Lischen und Matten, die Sklavendienste hatten, der wimmernden Leiber, geschänderter Weiber, der Krüppel und Lahmen, die der Hölle entkamen, der Blinden, die suchen, die Nacht verfluchen, das Elend ist nun da, in Gestalt der USA. Sein eigenes Grab!